du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. Krisis. Beiträge zur Kritik der Warengesellschaft. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Im letzten Teil unserer kritischen Reihe zu Georg Friedrich Hegel geht es um dessen Verhältnis zum Begriff der Arbeit, worin deutlich wird, dass Hegel die englischen Nationalökonomen durchaus gelesen hat. Dementsprechend finden sich bei Hegel auch Ansätze einer Werttheorie, wohlgemerkt nicht Wertkritik. Doch zunächst soll es um ein wertkritisches Hegel-Verständnis gehen, wie es der amerikanische Autor Moshe Postone in seinem Buch Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft dargelegt hat. Postone hat ein Unterkapitel geschrieben zu Arbeit und Totalität, Hegel und Marx. Was mich eigentlich etwas überrascht hat, ist, dass der gute Postone, ich meine, der ja den Marx zumindest, was den Arbeitsbegriff betrifft, so akribisch irgendwie recherchiert hat, dass ich glaube, irgendwie kein Zitat, wo Arbeit irgendwie in den Grundrissen vorkommt, in diesem Buch ausgelassen wird. Aber was den Hegel betrifft, eigentlich den Hegel nur paraphrasiert. Also das ist auch was, was ich ganz eingangs einmal erwähnt habe, dass man über Hegel spricht, ohne dass er irgendwie vorkommt. Das muss nicht immer negativ sein, es hat mich nur ein bisschen unangenehm berührt, denn wenn man vor allem diese terminologischen Linien aufmacht und doch einen wichtigen Punkt bespricht, nämlich woher manches irgendwie auch rührt und ob das irgendwie vom Kopf auf die Füße gestellt worden ist oder ob das weiterentwickelt worden ist oder ob das negiert worden ist, das sind ja durchaus irgendwie wichtige Fragen. Hätte ich da eigentlich erwartet, dass schon die Phänomenologie führt da hinten an als im Literaturverzeichnis, dass der Hegel auch selbst einmal irgendwie zur Sprache kommt, aber das tut er irgendwie nicht. Nichtsdestoweniger, denke ich mir, dass die Argumentation, die da aufgemacht wird, in sich irgendwie schlüssig ist. Ich meine, er geht davon aus, von diesem zentralen Zitat, auch in der Wertkritik sehr beliebt, auf Seite 168, dieses, werdet ihr wahrscheinlich sicher kennen, dieses Zitat vom automatischen Subjekt, also wo er den Wert als automatisches Subjekt vorstellt. Marx. Und Postone schreibt also zu diesem automatischen Subjekt, Marx kennzeichnet das Kapital ausdrücklich als sich selbst bewegende Substanz, die Subjekt ist. Was nicht so ganz irgendwie herauskommt oder mir vielleicht etwas zu undeutlich ist, wie er denn dann das Subjekt selbst versteht. Also wie Postone es versteht und wie Postone meint, dass es Marx versteht. Denn elaboriert ist ja diese Subjekttheorie nur bei Hegel selbst, irgendwie in der Phänomenologie des Geistes, wo Subjekt definiert wird als ein in sich reflektiertes. Zweites Zitat also von Postone diesbezüglich, in diesem Sinne existiert im Kapitalismus ein historisches Subjekt, wie Hegel es sich vorgestellt hat. Also Hegel, wie er sich es im Weltgeist vorgestellt hat. Und ich würde jetzt eigentlich dazu meinen, was könnte man als dieses historische Subjekt, wie Hegel es sich vorgestellt hat, was beim Marx dann als automatisches Subjekt auftritt, wie könnte man das interpretieren? Und ich würde mal meinen, das sind also die sich selbst setzenden und verselbstständigen Geschicke der Menschen, die Herren der Herren sind. Also die Geschichte sind die Herren der Geschichte. Und das meint also die völlige Umkehrung eigentlich der bürgerlichen Selbstbestimmung. Die Bestimmung bestimmt das Selbst, der freien Willen der Individuen, die doch nur Subjekte sind, wobei man Subjekte dann definieren müsste als das, was sie wirklich sind, nämlich herkommend von Subizere, die Unterworfenen. Also Subjekte nicht in der hegelischen Terminologie als in sich reflektierte, selbstbestimmte und freie Geister, sondern gewissen Bewegungsgesetzen Unterworfene. Gegenstände, die ja doch menschlich sind, also begabt mit Geist sind, doch der Geist ist also kein freier, sondern ein gebundener. Was Postone aber sehr richtig aufmacht, und das gibt es auch in anderen Stellen in seinem Buch, das ist also diese charakteristische Unterscheidung von Reichtum und Wert, und wo er auch dann sagt, dass das Kapital also irgendwie keine Ansammlung von Reichtum ist, also kein Schatz, sondern die Form von gesellschaftlichen Verhältnissen darstellt. Aber für uns ist jetzt einmal wichtig, dass diese Stelle laut Postone mit dem automatischen Subjekt eigentlich von Hegel herrührt und man mehr oder weniger die Ursprünge solcher Formulierungen bei Hegel suchen kann. und dass dieses historische Subjekt durchaus immer analog dem Hegelschen Weltgeist gesetzt werden muss, aber nicht als ontologische Bestimmung, sondern als historische Bestimmung und nur auf die Kapitalverhältnisse bezogen. Aber im Prinzip glaube ich, dass diese Interpretation also durchaus richtig ist, dass das irgendwie aus man nur verstehen kann, wenn man mit einbezieht, dass Marx irgendwie seine kritischen Erkenntnisse in Auseinandersetzung und Absetzung von Hegel gewonnen hat. Das würde dann natürlich auch den hegelischen Weltgeist dechiffrieren als einen falsch verstandenen Geist des Kapitals, der da zu sich kommt. Und würde mir diese ewige Bestimmung dieses waltenden Weltgeistes zurückverweisen auf die gesellschaftliche Basis, aus der gekommen ist, nämlich auf das Kapitalverhältnis und auf die bürgerliche Gesellschaftsformation. Poston schreibt dann diesbezüglich, das marxische Subjekt ist daher wie das Hegels abstrakt und kann nicht mit irgendwelchen gesellschaftlichen Akteuren identifiziert werden. Mehr noch, beide entfalten sich in der Zeit auf eine Art und Weise, die vom individuellen Willen unabhängig ist. Poston interpretiert hier einerseits diesen historisch, also die Vorhandenheit dieses historischen Konnexes irgendwie in der Analyse von Marx und Hegel, weist aber dann auf einen anderen Punkt hin, der ja auch ganz zentral ist in seinem Buch, dass sich dieses Subjekt, dieses hegelische Subjekt, das dann bei Marx irgendwie in das automatische Subjekt des Kapitals transformiert wird, nicht bestimmten gesellschaftlichen Akteuren oder nur bestimmten gesellschaftlichen Akteuren, sprich also den Kapitalisten oder dem Proletariat oder auch den Individuen, einfach zugeordnet werden kann. Und dann, ich meine, fasst er das noch zusammen, als das Subjekt ist das Kapital ein bemerkenswertes Subjekt, während Hegels Subjekt transhistorisch und wissend ist, ist es in der Marxischen Analyse historisch bestimmt und blind. Also das verweist dann eigentlich auch wieder etwas auf diesen Paragraph 147, also wo Hegel gerade also dieses bürgerliche Subjekt, was mit einem freien Willen behaftet ist, das sich also der Notwendigkeit stellt, nicht mehr als blindes gelten lassen will, sondern ein, wenn es hochentwickelt ist, als ein für sich Seiendes, das halt irgendwie mit den gesellschaftlichen Zuständen bewusst übereinstimmt. Freie, wie sehr sind wir frei von Hunger, Kält und Pein. Keine Laus im Fell mehr und kein Loch im Bauch. Die warme Stube, auch das kann nicht alles sein. Nicht den Namen, nein, die ganze Sache. Kein Gerät, Genosse, unsere Tat. Und nicht für die Klasse, sondern mit der Klasse. Nicht die Fabrike, nur den Staat. Freie, wie sehr sind wir frei von Gott und Jesu Christ. Könnt endlich selbst euch euren Weg befehlen und lasst euch nicht erzählen, dass das schon alles sei. Nicht den Namen, nein, die ganze Sache. Kein Gerät, Genosse, unsere Tat. Und nicht für die Klasse, sondern mit der Klasse. Nicht die Fabrike, nur den Staat. Freie, wie sehr sind wir frei, zu fragen, wo hinaus? Wollt ihr euch hören, braucht ihr nicht mehr zu schreien. Rollt nicht die Fahne ein, es reicht uns auch nicht aus. Nicht den Namen, nein, die ganze Sache. Kein Gerät, Genosse, unsere Tat. Und nicht für die Klasse, sondern mit der Klasse. Nicht die Fabrike, nur den Staat. Freie, wie sehr sind wir frei von Willkür und Betrug? Seid Knechte nie auf eurem freien Land. Es liegt in unserer Hand, es ist niemals genug. Nicht den Namen, nein, die ganze Sache. Kein Gerät, ihr, nein, unsere Tat. Land und Stadt, wir wählen eine Klasse. Bei Marx verwirklichen sich diese gesellschaftlichen Zustände eigentlich hinter dem Rücken des Menschen. Also gibt es, glaube ich, so dieses doch dieses sehr berühmte Zitat, sie wissen es nicht, aber sie tun es, ja, aus dem Kapital. Und der Begriff des Automaten, wäre vielleicht wirklich auch interessant, den Begriff des Automaten irgendwie zu diskutieren, warum der da gerade vorkommt, verweist darauf, dass die Selbstbestimmung in dieser Bestimmung eigentlich subordiniert ist. Also das heißt, ihr untergeordnet ist und mehr oder weniger in diesen Zwangsverhältnissen nur zwangsweise sich verhalten kann. Also das automatische Subjekt klingt ja eigentlich an und für sich, wenn man den Hegelschen Begriff des Subjektes zugrunde legt, wie ein Selbstwiderspruch. Doch also unterstellt man also einen Subjektbegriff, der über Hegel hinausgeht, wo also das Unterordnende oder das sich Unterzuordnende gemeint ist. Also Ernst Lohof hat das einmal relativ gut in einem Artikel in der Krisis 13 beschrieben, Kernphysik des bürgerlichen Individuums. Dann ist halt das Selbstbestimmte oder das postulierte Selbstbestimmte eigentlich abgestreift. Also Marx hat sich meiner Ansicht nach auch in dieser Stelle deutlich seine Argumentation aus der hegelischen Terminologie entwickelnd, sich deutlich von Hegel abgesetzt, betont, wo es ja beim Subjekt eigentlich den Automaten, indem er also das vor das Substantiv stellt, und nicht, also wie Hegel, die Selbstreflexion. Doch schauen wir uns vielleicht nochmal ganz kurz immer genauer diese hegelische Definition an vom Subjekt, die nimmt er irgendwie in der Phänomenologie des Geistes, das ist in den Werken Band 3, Seite 27, wenn es jemand interessiert, dort definiert er das Subjekt ein in sich reflektiertes. Ich meine, im Prinzip natürlich mit dem Subjektbegriff, den der Hegel damit ein in sich reflektiertes anzogen hat, hat er natürlich schon die Leitlinie gelegt für wie halt das Subjekt gemeinhin irgendwie verstanden wird. Ja? Also einen Akteur, der halt das, was er tut, irgendwie reflektiert. Also so relativ banal. Ja? Also während ja der Begriff irgendwie des automatischen Subjekts, zumindest dadurch, dass sie irgendwie dem Hauptwort was vorstellt, verweist es ja doch irgendwie auf mehr. Und es ist ja irgendwie, denke ich mir, auch kein Zufall, dass der Marx irgendwie etwas vorstellt. Er weist irgendwie auf die bestimmte Qualität irgendwie dieses Subjekts hin, das diese bürgerliche Gesellschaft irgendwie bewegt. Die Waren bewegen sich ja nicht selbst. Die müssen ja irgendwie bewegt werden. Ja? Mhm. Also die Ware trägt sich ja auch nicht selbst auf den Markt und das Geld verteilt sich auch nicht selber. Also das heißt, ich meine, du musst irgendwelche Reflektoren haben oder Menschen, die mit Reflexen ausgestattet sind, die sich adäquat dem verhalten. Dazu müssen sie natürlich schon eine gewisse denkerische Leistung vollbringen. Ja, aber die denkerische Leistung ist ja nicht ein Reflektieren auf diese Form und diese Bewegung. Das ist schon richtig. Naja, schon. Aber nicht eines über diese Form, sondern eines, das in dieser Form stattfindet und in dieser Form bewegt. Ja? Also die Leute denken immer an Geld und wie sie mit Geld umgehen können, aber dadurch entsteht sozusagen diese Bewegung, aber sie denken nicht über das System, das diese Bewegung zugrunde legt, nach und machen das zum Gegenstand. Sie denken permanent, wie sie das Geld bekommen können, ohne nachzudenken, was denn Geld eigentlich ist und was das als gesellschaftliches Verhältnis darstellt. Ja. Sie wissen aber, dass sie ohne dem Geld nicht auskommen können. Ja? Und das ist eigentlich ja wirklich ein automatisches Suchtverhalten, das ja jeder haben muss. Es gibt kein gesellschaftliches Verhältnis, das irgendwie ohne Menschen irgendwie auskommt. Ja? Ja, ich meine, das Warenverhältnis ist ja nicht die Beziehung nur der Ware X auf die Ware Y, sondern natürlich auch irgendwie das Verhältnis des Warenbesitzers X auf das Verhältnis des Warenbesitzers Y. Und die müssen sich irgendwie auf der Marktebene im Kauf, im Geschäft, irgendwie in der Transaktion natürlich auch treffen, wo sie quasi automatisch irgendwie, ich meine, wenn man es wahrscheinlich dann relativ profan beschreiben würde, ich meine, dann gibt es natürlich schon, wie soll man sagen, so die Dokumente dieser Automatisation wie Vertrag, Geschäft. Diese Funktion ist natürlich eine automatisch angelegte und der kann man sich auch mehr oder weniger als Warenträger auch nur quasi automatisch unterwerfen. Ja? 1, 2, 3, 4. Wir sind Schaufensterpuppen. Aber vielleicht nur weiter irgendwie zum Boston, damit wir den dann abschließen. Boston sagt meiner Ansicht nach durchaus was Richtiges, das lese ich kurz vor. Als das Subjekt ist das Kapital ein bemerkenswertes Subjekt, und Subjekt setzt er dann unter Anführungszeichen. Während Hegels Subjekt, jetzt nicht unter Anführungszeichen, transhistorisch und wissend ist, ist es in der Marxischen Analyse historisch bestimmt und blind, haben wir eh schon gesagt, und das Kapital mag als eine durch bestimmte Praxisformen konstituierte Struktur, die Formen gesellschaftlicher Praxis und Subjektivität konstituieren als das Subjekt, aber hat es kein Ich. Also das ist ja irgendwie schon eine fundamentale Differenz irgendwie auch zwischen Marx und Hegel, wo ja der Hegel dann immer halt so vom freien Willen und so weiter dahin schwadroniert, ist das bei Marx eigentlich durchaus zurückgenommen. Wobei natürlich da das Subjekt, dass dieses Subjekt auch kein Ich hat, ich meine, lässt dann natürlich auch den Schluss zu verhandeln, ich meine, ob die Subjekte, die diesem Subjekt unterworfen sind, ein Ich haben können. Und wenn sie ein Ich haben, ob dieses Ich dann nicht etwas ist, was in dem nicht aufgehen kann, sondern etwas, was differenziert davon zu betrachten ist. Aber als Subjekte würde ich es so interpretieren, dass die Subjekte, die diesem automatischen Subjekt unterworfen sind, eigentlich in ihren gesellschaftlichen Handlungen auch kein Ich haben können. Also zusammenfassend, also Arbeit wie Subjekt, also verdeutlichen, sie bringen eine historisch spezifische gesellschaftliche Realität in ontologischer Form zum Ausdruck, laut Poston. Und Totalität ist es für den Poston, im Wesentlichen, also ein wesentliches Merkmal der kapitalistischen Formation. Also es hat vorher irgendwie so etwas wie gesellschaftliche Totalität nicht gegeben. Und er schließt dann, meiner Ansicht nach auch richtig, Zitat auf Seite 133, das ist jetzt Kritik der Totalität, aus der Behauptung von Marx, dass das Kapital und nicht das Proletariat oder die Gattung das totale Subjekt ist, ergibt sich eindeutig, dass die historische Negation des Kapitalismus nicht die Verwirklichung, sondern die Abschaffung der Totalität bedeutet. Also es geht nicht darum, eine andere Totalität herzustellen, sondern Totalität aufzuheben. Das heißt, auch weiter, es geht nicht um die Suche, es ist nicht die Suche eines anderen Subjektes angesagt oder überhaupt eines Subjektes angesagt, sondern das Subjekt ist eigentlich als positive Instanz zu negieren. Es geht also nicht nur um die Abschaffung der Totalität, sondern eigentlich auch um die Abschaffung des Subjekts. Und der Zwang, sich gesellschaftlich unterwerfen zu müssen, ist also zu überwinden. Und die Notwendigkeit als gesellschaftliches Konstitutionsprinzip ist eigentlich zu negieren. Poston dann auf Seite 135, die Marx'sche Kritik der Totalität ist also eine historisch spezifische Kritik, die das, was ist und das, was sein sollte, nicht vermischt. Also auch das, denke ich mir, ist ein ganz wichtiger Satz, weil das macht nämlich auch eine fundamentale Differenz zwischen dem Hegel und dem Marx irgendwie aus. Ja. Dass natürlich man auch im Kapital den doppelten Marx lesen kann und zu lesen bekommt. Ja. Auf der einen Seite stehen natürlich schon auch Passagen, die das Kapital historisch rechtfertigen, neben Passagen, die das Kapitalverhältnis kritisch verurteilen und negieren, nebeneinander. Und es ist manchmal nicht ganz leicht, die Sachen natürlich auch auseinanderzuhalten. Ja? Das ist also auch wenn man sich die Theorien über den Mehrwert, also das sogenannte vierten Band des Kapitals oder was anschaust, findest du manchmal so Passagen über den Ricardo, die sind lobhudelnd, und dann gibt es 10 Seiten weiter immer an Passagen, die vernichten den Ricardo. Ja? Also da läuft natürlich schon einiges irgendwie auch scheinbar durcheinander, aber spiegelt im Prinzip nichts anderes wider als dem Marx seinen Abnabelungsprozess. Und ich denke mir irgendwie, vielleicht ist auch das die Kritik der politischen Ökonomie überhaupt als ein großes Abnabelungswerk zu verstehen von zwei Personen, wobei es von der einen Person sehr explizit geschieht, das ist David Ricardo, der durch das ganze Werk hindurch geistert, wie kein anderer eigentlich. Und der ja für Marx natürlich auch, weil er die erste fundierte Werttheorie eigentlich abgeliefert hat, sicher ein extrem wichtiger Bezugspunkt ist. Und dann implizit natürlich auch mit dem Hegel, auf den er sich sehr oft bezieht, aber nicht so ausgewiesen bezieht wie auf den Ricardo. Ja. Das denke ich mir, das sollte man eigentlich auch immer als Hintergrund sehen, wenn man das Kapital liest. Und diese offensichtlichen Widersprüche, die es da dann dadurch gibt, dass es da einen doppelten Marx gibt, verdeutlichen eigentlich den Prozess hin von einer, was den Ricardo betrifft, von einer Werttheorie hin zu einer Wertkritik, und was den Hegel betrifft, von einer Affirmation der gesellschaftlichen Entwicklung zu einer Kritik des gesellschaftlichen Ablaufes. Vielleicht noch abschließend ein Zitat von Poston. Bei Hegel entfaltet sich Totalität als Verwirklichung des Subjekts. Im traditionellen Marxismus wird daraus die Verwirklichung des Proletariats als konkretes Subjekt. Also mehr oder weniger ein Wurmfasssatz von Hegel. Und in der Marx'schen Kritik wird Totalität als historisch spezifisch begründet und in einer Weise entfaltet, die auf die Möglichkeit ihrer Abschaffung verweist. Wo daraus zu folgen ist, dass die Arbeiterbewegung und auch natürlich der eine Marx, der Arbeiterbewegungsmarx, positiv in dieser hegelischen Tradition stehen, während der Wertkritiker Marx und der Kritiker des Proletariats und der Arbeit negativ in dieser Entwicklung steht. Ja. Aber beide Male gibt es diesen Bezugspunkt zu Hegel. Einmal positiv und einmal negatorisch. Es wird kommen ein Tag mit viel Arbeit, auf dem Feld, in der Schule, im Schacht. Denn in allen Ländern der Erde hat die Arbeiterklasse die Macht. An dem Tag streiken Kölns Unternehmer und in Kuba erfüllt man die Norm. In Moskau macht man das Wetter und in Peking die Hochschulreform. Wenn ein griechischer Hafenarbeiter nicht mehr Schiffe mit Waffen entlädt und ein mähdrescher Fahrer Ägyptens sein Traum dann auf Sinai mäht. In Nordirland geht Iren zur Kirche, in Rom wird der Papst dann getraut, in Pretoria regiert dann ein Schwarzer, in Vietnam wird nur Reis. Hegel und Arbeit. Wir haben gestern irgendwie über Freiheit und Notwendigkeit gesprochen und wie Befreiung irgendwie zu verstehen ist. Es gibt in der Grundlinien der Philosophie des Rechts irgendwie ein interessantes Kapitel. Das heißt irgendwie die bürgerliche Gesellschaft und deswegen, es ist auch deswegen recht interessant, weil es hier also auch über einige ökonomische Grundbestimmungen geht. Aus einigen Anmerkungen dieses Abschnitts geht eigentlich ja auch hervor, dass Hegel irgendwie die moderne ökonomische Theorie dieser Zeit, was heißt Adam Smith, den Say oder auch den Ricardo gelesen hat. Also er verweist irgendwie auch darauf, er hat sich also explizit, ja, es gibt also Fußnoten, wo er schreibt, also man soll da nachschauen, ja. Es gibt einige Stellen, also er hat das irgendwie gekannt und hat das irgendwie auch rezipiert. Und mehr oder weniger würde ich behaupten, es geht, wenn man da die Sachen über Arbeit und auch über Wert liest. Also bei Wert, denke ich mir, sieht man, Hegel hat den Ricardo gelesen. Ja, also zumindest das Wertkapitel im Ricardo. Das Wertkapitel übrigens, das erste Kapitel beim Ricardo heißt der Wert. Er hat sich damit auseinandergesetzt. Vielleicht so eine Überleitung, also Befreiung wird bei Hegel nie inhaltlich verstanden, sondern immer formell. Das ist das zweite Zitat, was ich dann bringe, aber vorher, wo er von den Individuen in der bürgerlichen Gesellschaft und im Staat spricht, im Paragraph 187, den habt ihr nicht. Ich lese ihn aber trotzdem vor, es wird nicht so schwierig sein. Natürlich nicht. Gehen wir heute den 187er durch. Der erste Satz heißt, Individuen sind als Bürger dieses Staates Privatpersonen, welche ihr eigenes Interesse zu ihrem Zwecke haben. Das ist relativ, also denke ich mal, relativ einfach. Da dieser durch das Allgemeine vermittelt ist, das ihnen somit als Mittel erscheint, so kann er von ihnen nur erreicht werden, insofern sie selbst ihr Wissen, Wollen und Tun auf allgemeine Weise bestimmen und sich zu einem Gliede der Kette dieses Zusammenhangs machen. Und dann steht das Interesse der Idee hierin, dass nicht im Bewusstsein dieser Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft als solcher liegt. Also das heißt, das Innewohnende dieses Interesses liegt eigentlich nicht in ihnen. Das wäre dann was von Marx irgendwie als Charaktermasken, die halt ganz einfach als bestimmte gesellschaftliche Funktionen, Arbeiter, Unternehmer, weiß der Teufel was, Rechtspersonen ihre Interessen verfolgen. Und also noch einmal, das Interesse der Idee hierin, die nicht im Bewusstsein dieser Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft als solcher liegt, ist der Prozess, die Einzelheit und Natürlichkeit derselben durch die Naturnotwendigkeit ebenso als durch die Willkür der Bedürfnisse zur formellen Freiheit und formellen Allgemeinheit des Wissens und Wollens zu erheben, die Subjektivität in ihrer Besonderheit zu bilden. Die Besonderheit, denke ich mir, ist der Einzelne, der der Allgemeinheit entspricht. Also das heißt, ich meine, du hast ein besonderes Interesse, das aber in diesen allgemeinen Interessen aufgeht. Und natürlich geht er da schon auch implizit von einem Totalitätsbegriff aus, anders als also die Arbeiterbewegung der Zweiten Internationale, die ja diese einzelnen Interessen dann so als einen fundamentalen oder antagonistischen gesellschaftlichen Widerspruch konstituiert hat. Ja. Er stellt fest, es gibt diese besonderen Interessen und die müssen sich eigentlich auch erfüllen. Aber die können sich nur erfüllen oder dürfen sich nur erfüllen, indem sie auf den allgemeine Wissen und Wollen, also diese Gesamtzusammenfassung dann bei ihm im Staat, sich auf das positiv beziehen und dem irgendwie unterworfen sind, in voller bewusster Bewusstlosigkeit. Relativ allgemein heißt es natürlich nichts anderes, als dann gleich in Paragraph 195 drinnen steht, diese Befreiung, von der er spricht, also von dem freien Willen und das Durchsetzen von Interessen, also auch das sehr, sehr moderne Formulierungen eigentlich, auch wie sie dann in der Arbeiterbewegung durchkommen. Diese Befreiung ist formell unter Kursiv, indem die Besonderheit der Zwecke der zugrunde liegende Inhalt bleibt. Wobei dann natürlich sich gleich die Frage stellt, was meint er denn irgendwie mit dem zugrunde liegenden Inhalt, zu dem er sich dann irgendwie formell frei verhält. Und das gibt er dann eigentlich recht deutlich, eine deutliche Antwort im nächsten Paragraph, Paragraph 196. Die Vermittlung den partikularisierten Bedürfnissen angemessene, ebenso partikularisierte Mittel zu bereiten und zu erwerben, ist die Arbeit, welche das von der Natur unmittelbar gelieferte Material für diese vielfachen Zwecke durch die mannigfaltigsten Prozesse spezifiziert. Also das heißt, die Freiheit, die formelle Freiheit dient, und das ist eigentlich ganz eindeutig, den Zwecken, diese Basisinhalte, die also gesellschaftlich vorgegeben sind, zur Erfüllung zu bringen. Und in Paragraph 197 führt er das dann doch sehr profan aus. Aber ich mache jetzt bei Arbeit weiter. Und beim 197er, wo meiner Ansicht nach das dann noch sehr profan erfasst und über Arbeit Folgendes schreibt, die praktische Bildung durch die Arbeit besteht in dem sich erzeugenden Bedürfnis und der Gewohnheit der Beschäftigung überhaupt. Und dann ist nur ein ganz netter Zusatz, wo er schreibt, der Baba natürlich, ist faul und unterscheidet sich vom Gebildeten dadurch, dass er in der Stumpfheit vor sich hin brütet. Denn die praktische Bildung besteht eben in der Gewohnheit und in den Bedürfnissen der Beschäftigung. Also das... Ja, ein bisschen profaner aufgelöst könnte es eigentlich auch in so einer Werbebroschüre vom Arbeitsamt stehen. Der Papa ist faul und brütet vor sich hin in Stumpfheit und so, ja. Aber es geht ja noch weiter. Der Ungeschickte bringt immer etwas anderes heraus, als er will. Allerdings ist das natürlich alles so dieser Part aus der konkreten Arbeit, ne? Wenn du den nächsten Absatz liest, dann wirst du gleich lesen, woher überhaupt der Begriff der abstrakten Arbeit stammt. Der stammt nämlich zumindest als Wortgeflecht einmal vom Hegel. Nämlich der Paragraph 198 sagt genau das, was du jetzt da moniert hast. Und der Hegel hat dich gleich erwischt. Der Hegel schreibt nämlich, das Allgemeine und Objektive in der Arbeit liegt aber in der Abstraktion, kursiv gesetzt, welche die Spezifizierung der Mittel und Bedürfnisse bewirkt, damit ebenso die Produktion spezifiziert und die Teilung der Arbeiten hervorbringt. Das Arbeiten des Einzelnen wird durch die Teilung einfacher und hierdurch die Geschicklichkeit in seiner abstrakten Arbeit sowie die Menge seiner Produktionen größer. Der ist natürlich nicht allzu elaboriert. Aber ich meine, er bezieht natürlich schon die es ist nicht nur der Pathos der konkreten Arbeit, was er aus sich, sondern er setzt die Arbeiten schon zueinander in Beziehung, weil das macht er ja auch irgendwie mit in dem Paragraph 196, wo er schreibt, die Vermittlung den partikularisierten Bedürfnissen angemessen, ebenso partikularisierte Mittel zu bereiten und zu erwerben, ist die Arbeit. Er hat damit zumindest also einen Nukleus gelegt, um den Begriff der abstrakten Arbeit eigentlich dann auszubreiten und so. Also im Prinzip denke ich mir, also ich bilde mir ein, es ist eigentlich sogar die erste Stelle, wo ich, oder die früheste Stelle, wo es die diese Kombination von abstrakter Arbeit gibt. Also mir ist zumindest keine frühere bekannt. Stell dir vor, du wirst geboren, irgendwo frei wie der Wind. Wär dein Leben nicht verloren, noch bevor es recht beginnt. Nutzlos wären deine Tage, all dein Tun wär ohne Ziel. Verstehst du jetzt, das ist die Frage, nur gemeinsam sind wir viel. Arbeit ist das halbe Leben, das liegt halt bei uns so drin. Ordnung ist die Hälfte dachte, nur mit Ordnung hat das Leben Sinn. Gehorsam dienen, Pflicht und Macht, alles muss geregelt sein. Denn es geht auch Tag und Nacht, so nur kann der Staat gedeihen. Pünktlich morgens aufzustehen und sich in die Schar zu reihen, die dann froh zur Arbeit gehen, so muss die Gemeinschaft sein. Straßen bauen und reparieren, Hand in Hand und Frau und Mann, und mit Sauberkeit sich zieren, dass man sich drin spiegeln kann. Arbeit ist das halbe Leben, das liegt halt bei uns so drin. Ordnung ist die andere Hälfte, nur mit Ordnung hat das Leben Sinn. Gehorsam dienen, Pflicht und Macht, alles muss geregelt sein. Denn es geht auch Tag und Nacht, so nur kann der Staat gedeihen. All das ist nur durchzuführen, schafft man Zukunft mit System. Tag für Tag und Jahr für Jahr, das ist außerdem bequem. Der Einzelne braucht nicht zu denken, wenn die Führung funktioniert. Dieses Glücksgefühl zu schenken, wird vom Staate garantiert. Arbeit ist das halbe Leben, das liegt halt bei uns so drin. Ordnung ist die andere Hälfte, nur mit Ordnung hat das Leben Sinn. Gehorsam dienen, Pflicht und Macht, alles muss geregelt sein. Denn es geht auch Tag und Nacht, so nur kann der Staat gedeihen. Ja, es gibt einen einzigen Paragraphen, wo er mehr oder weniger dezidiert auf die Begrifflichkeit des Werts eingeht. Das ist der Paragraph 63, auch wieder in den Grundlinien der Philosophie des Rechts. Da lautet: Die Sache im Gebrauch ist eine einzelne, nach Qualität und Quantität bestimmte und in Beziehung auf ein spezifisches Bedürfnis. Aber ihre spezifische Brauchbarkeit ist zugleich als quantitativ bestimmt, vergleichbar mit anderen Sachen von derselben Brauchbarkeit, sowie das spezifische Bedürfnis, dem es dient, zugleich Bedürfnis überhaupt und darin nach seiner Besonderheit ebenso mit anderen Bedürfnissen vergleichbar ist und danach auch die Sache mit solchen, die für andere Bedürfnisse brauchbar sind. Diese ihre Allgemeinheit, deren einfache Bestimmtheit aus der Partikularität der Sache hervorgeht, sodass von dieser spezifischen Qualität zugleich abstrahiert wird, ist der Wert der Sache, worin ihre wahrhafte Substantialität bestimmt und Gegenstand des Bewusstseins ist. Als voller Eigentümer der Sache bin ich es ebenso von ihrem Werte als von dem Gebrauche derselben. Also da würde ich sagen, wir sind im Ansatz, wird hier die Ware beschrieben. Es wird unterschieden in Gebrauchswert und Tauschwert. Also es wird auch dieses Doppelte aufgemacht, ja. Und rührt natürlich, denke ich, auch her von dieser Ricardo-Lektüre. Und er schreibt auch dann gleich weiter, wenn er über das Geld schreibt: Was Geld ist, kann nur verstanden werden, wenn man weiß, was wert ist. Es ist vieles klar, wenn man die feste Bestimmung dessen hat, was wert ist. Und im Zusatz schreibt er dann auch: Das Qualitative verschwindet hier in der Form des Quantitativen. Und dann in der Mitte: Im Eigentum ist die quantitative Bestimmtheit, die aus der qualitativen hervortritt, der Wert. Das Qualitative gibt hier das Quantum für die Quantität und ist als solches ebenso erhalten wie aufgehoben. Betrachtet man den Begriff des Werts, so wird die Sache selbst nur als ein Zeichen angesehen und sie gilt nicht als sie selber, sondern als das, was sie wert ist. Also ich denke, mir hat eigentlich da doch irgendwie einiges begriffen und auch irgendwie den Ricardo sehr gut zusammengefasst. Ja? Also durchaus auf der Höhe der Ökonomie seiner Zeit. Und er erfasst eigentlich auch das Phantomartige des Wertes. Also es ist irgendwie drinnen und es ist irgendwie nicht drinnen. Ich meine, er führt es dann natürlich nicht aus. Ja? Oder wo er dann von Zeichen spricht. Ja? Oder von dem Zeichen, das nicht als es selber gilt. Also eigentlich auch eine Passage, die an Deutlichkeit wenig zu wünschen übrig lässt. Sternenstaub und Teil des Meers, Ergebnis der Gezeiten. So kreisen wir schon länger hier durch unbegrenzte Weiten. Wir suchen was, das es nicht gibt, seit ein paar Ewigkeiten. Für was mir fehlt, schreib ich ein Lied und greif in meine Saiten. Und die Zeit bleibt stehen in meiner Fantasie. Bist du bereit für eine kleine entscheiden. Und manche sagen, der Typ gehört in Therapie. Kann sein, doch ohne ich weht ein Hauch von Anarchie. Komm, sag es allen, wir sind frei. Es gibt kein Müssen. Soweit zu Georg Friedrich Hegel. Dass Hegel als Denker keine historische Figur ist, sondern nach wie vor eine große Präsenz in den geisteswissenschaftlichen und politischen Diskussionen hat, verweist nicht nur auf die unkritische Genialität Hegels, sondern auch und vor allem darauf, dass die vermeintliche Überwindung Hegels durch den Arbeiterbewegungsmarxismus nie stattgefunden hat. Vielmehr betrachten große Teile der Linken Arbeit, Freiheit und Staat immer noch als positive Kategorien, die nur richtig anzuwenden wären. Das ist alles noch voll in Hegel. Emanzipation beginnt aber mit dem Begräbnis Hegels. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. Krisis. Beiträge zur Kritik der wahren Gesellschaft. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.